Reputation, persönlicher Ruf, Produktqualität, Firmenimage und so weiter. Problembeschreibung. Wir haben nun schon häufiger über die Notwendigkeit einer Identität auf einer Blockchain gesprochen. Angeknüpft daran ist jedoch auch die eigene Reputation oder die Reputation eines Unternehmens bzw. seiner Produkte. Warren Buffett hat in einem berühmten Zitat einmal gesagt: Du brauchst ein Leben lang, um deinen Ruf aufzubauen, doch nur ein paar Sekunden, um ihn wieder zu zerstören. Wenn du dir das öfter vergegenwärtigst, wirst du anders an Entscheidungen herangehen. Ich finde das Zitat enorm inspirierend und versuche mich, wann immer möglich, daran zu orientieren. Doch ist es oft schwer, die Reputation eines anderen Menschen oder einer Firma klar zu umreißen. Das macht es extrem schwierig. Allzu oft gibt es Probleme mit Fake-Identitäten oder Fake-Reputationen. Das betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Nahrungsmittel, Medikamente, Markenprodukte und so weiter. Wie könnte man also Fake von Nicht-Fake unterscheiden? Wie könnte man selbst übers Internet beweisen, dass das eigene Renommee zu Recht gut ist? Die Lösungserklärung. Eine Logistik-Blockchain kann hier ähnlich wie beim Thema Identität eine Lösung sein. So könnte man die Taten eines Menschen von anderen Menschen auf der Blockchain aufzeichnen lassen, um im Verlauf der Zeit Feedback zum Tun eines Menschen zu bekommen und darauf einen Ruf aufzubauen. All diejenigen, welche andere Menschen bewerten, erhalten ebenfalls einen Score durch ihr Tun. So entsteht ein Reputationssystem von den Scorern und den Menschen, welche gescored werden. Durch die Timestamps wäre es auf einer solchen Blockchain unglaublich schwer zu betrügen. Es würde ein enormer Wert für alle Beteiligten entstehen. Wenn man dann zum Beispiel zum ersten Mal mit einem Menschen oder einer Firma interagiert, könnte sich diese über die Blockchain identifizieren. So bekommt man direkt am Anfang einen Vertrauensscore von einem Fremden. Nachdem es, wie Warren Buffett beschreibt, lange dauert, einen Ruf aufzubauen, entsteht ein immer größerer Wert eines Menschen oder einer Firma, weil der Ruf sich im Lauf der Zeit immer mehr verbessert. Niemand wird sich diesen hart erarbeiteten Ruf durch eine Dummheit zerstören wollen. Theoretisch könnte der Ruf sogar durch einen berechneten Geldwert ausgedrückt werden. Ein Algorithmus könnte einen Risikoscore rechnen, der die Wahrscheinlichkeit beziffert, ob eine Gegenpartei für eine gewisse Summe betrügen würde oder nicht. Die Herausforderungen. Natürlich werden durch ein solches System fast noch mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Die größte Frage, welche sich ergibt, ist die nach dem gläsernen Menschen. Wir haben über das Big Brother-System in China bereits im Identifikationskapitel gesprochen. Durch ein solches Reputationssystem würde ein Klassensystem der Menschen nur noch verschlimmert werden. Irgendwann will niemand mehr mit den Menschen aus der unteren Schicht interagieren, weil dies den eigenen Ruf verschlechtern könnte. Wie in der Blockchain-Welt so oft, klingt etwas toll in der Theorie, scheitert dann jedoch nicht an der Technologie selbst, sondern vielmehr an anderen Gründen, wie in diesem Fall an sozialen Umständen. Gäbe es Alternativmöglichkeiten? LinkedIn versucht, etwas Ähnliches über die bestehende zentrale Plattform aufzubauen. Natürlich hat hier ein einziges Unternehmen die volle Kontrolle und das Ganze ist schwer auf andere Bereiche auszuweiten. Ob Menschen wirklich ihre Privatsphäre dezentral abgeben wollen, ist mehr als nur eine berechtigte Frage. Ich glaube deshalb nicht, dass sich ein weltweites Reputationssystem durchsetzen kann. Aber vielleicht hast du ja die entscheidende Idee, denn, falls korrekt angewendet, würden sich durch eine solche Reputationsblockchain viele Probleme lösen lassen. Ein paar Praxisbeispiele. Auch wenn hier einige Startups bereits Lösungen erdenken, so sehe ich diese aufgrund der potenziellen Kontrollmöglichkeiten mehr als kritisch. Ich kann mir zwar vorstellen, dass Menschen den Ruf anderer Menschen gerne kennen würden. Weniger leicht vorstellbar ist es aber, dass sie selbst zur Teilnahme an einem solchen System im Gegenzug alles von sich selbst preisgeben wollen. Dieser Zwiespalt wird meiner Ansicht nach eine Blockchain-Lösung in diesem Bereich relativ schwer umsetzbar machen, es sei denn, sie bleibt auf Nischen fokussiert. Durch eine Reputations-Blockchain würden nicht nur Reputationsfragen weltweit gelöst werden, sondern, ähnlich wie bei der Hashgraph-Technologie, könnten dadurch ebenfalls einige Konsensusfragen in der dezentralen Welt gelöst werden. Zum Beispiel könnte Mining durch Reputation betrieben werden und nicht durch Staking oder Work. Die große Diskussion um Ressourcenverschwendung wäre dann für ein und allemal gelöst. Des Weiteren könnten andere Blockchains an die Reputationsblockchain anschließen und von ihr Informationen vertrauenslos abfragen. Ein paar dieser Anwendungsmöglichkeiten werden wir nun in den nächsten Kapiteln im Detail besprechen.